Lição 9. Sempre em frente. 1. Sich befinden, sein oder liegen, aber auch bleiben. Ficar. Auf der Seite. Do lado. Apotheke. A farmácia. Buchhandlung. A livraria. Post, Postamt. O correio. Neben. Ao lado. Vor, aber auch gegenüber von. Em frente de. Haltestelle. A paragem. Bus. O autocarro. Parkplatz. O parque de estacionamento. Zwischen. Entre. Bahnhof. A estação. Touristikamt. O posto de turismo. Hinter, bei unbeweglichen Sachen. Por trás de.